Kapitel 7 von Die Familie Pfäffling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper. Kapitel 7. Immer noch nicht Weihnachten. Der letzte Schultag vor Weihnachten war gekommen. Wer sich von der Familie Pfäffling am meisten freute auf den Schulschluss, das war gerade das einzige Glied derselben, das noch nicht zur Schule ging, das Elschen. Ihr war die Schule die alte Feindin, die ihr, solange sie zurückdenken konnte, alle Geschwister entzog, die unbarmherzig die schönsten Spiele unterbrach, die ihre dunklen Schatten in Gestalt von Aufgaben über die ganzen Abende warf und die auch heute schuld war, dass die Geschwister statt von Weihnachten nur von den Schulzeugnissen redeten, die sie bekommen würden. Sie saßen jetzt beim Frühstück, aber es wurde hastig eingenommen. Die Schulbücher lagen schon bereit und gar nichts deutete darauf hin, dass morgen der heilige Abend sein sollte. Die Kleine wurde ganz ungeduldig und missmutig. »Vater«, sagte Elschen aus dieser Stimmung heraus, »gibt es gar kein Land auf dieser Welt, wo keine Schule ist?« »Oh, doch«, antwortete Herr Pfäffling, »in der Wüste Sahara zum Beispiel ist zurzeit noch keine Schule eröffnet.« »Da musst du Musiklehrer werden, Vater«, rief die Kleine ganz bestimmt. Aber da alle nur lachten, sogar Frieda, merkte sie, dass der Vorschlag nichts taugte, und sie sah wieder, dass gegen die Schule ein für allemal nichts zu machen war. Heute sollte sie das besonders bitter empfinden. Als sie nach der letzten Schulstunde den großen Brüdern fröhlich entgegenkam, wurde sie nur beiseite geschoben. Die drei waren in eifrigem, aber leise geführtem Gespräch und verschwanden miteinander in ihrem Schlafzimmer. Es waren nämlich die Zeugnisse ausgeteilt worden und da zeigte es sich, dass Wilhelm in der Mathematik die Note 4 bekommen hatte. Die geringste Note, die gegeben wurde. Das war noch nie dagewesen. Die Zahl 4 war bisher in keinem Zeugnisheft der jungen Pfäfflinge vorgekommen. »So dumm sieht der Vierer aus«, sagte Wilhelm. »Was hilft es mir, dass ein paar Zweier da sind, wo das letzte Mal Dreier waren? Der Vater sieht doch auf den ersten Blick den Vierer.« »Ja«, sagte Karl, »gerade so wie unser Professor auch in der schönsten Reinschrift immer nur die eine Stelle sieht, wo etwas verbessert ist.« »Wenn wir es nur einrichten könnten, dass wir die Zeugnishefte erst nach Weihnachten zeigen müssten. Meint ihr, das geht?« »Nein«, sagte Karl, »man hat sonst jeden Tag Angst, dass der Vater danach fragt. Aber es kann freilich die Freude verderben. Hättest du es nicht wenigstens zu einem schlechten Dreier bringen können?« Wilhelm blieb darauf die Antwort schuldig. Die Schwestern waren inzwischen auch mit ihren Zeugnissen heimgekommen und suchten die Brüder auf. Marie warf nur einen Blick auf die Gruppe, dann sagte sie, »Geld, ihr seid schlecht weggekommen!« Und da keine Antwort erfolgte, fuhr sie fort, »Unsere Zeugnisse sind gut, besser als das letzte Mal, und der Frieder hat auch gute Noten. Da wird der Vater schon zufrieden sein.« »Nein«, sagte Wilhelm, »er wird nur meinen Vierer sehen.« »Oh, ein Vierer, oh weh«, riefen die Schwestern. »So jammert doch nicht so«, rief Wilhelm, »sagt lieber, was ich machen soll, dass der Vater die Zeugnisse vor Weihnachten nicht ansieht.« Sie berieten und besannen sich eine Weile. Ein Wort gab das andere. Und zuletzt wurde beschlossen, die Noten sollten alle zusammengezählt und dann die Durchschnittsnote daraus berechnet werden. Diese musste, trotz des schlimmen Vierers, ganz gut lauten, sodass die Eltern befriedigt sein konnten. Die Mutter hatte überdies selten Zeit, die Heftchen anzusehen. Und dem Vater wollte man die schöne Durchschnittsnote in einem geschickten Augenblick mitteilen. Dann würde er nicht weiter nachfragen. Erst nach Neujahr mussten die Zeugnisse unterschrieben werden. Bis dahin hatte es ja noch lange Zeit. So weit hinaus sorgte man sich nicht. Wilhelm war sehr vergnügt über den Gedanken. Otto, der das beste Zeugnis hatte, war zwar weniger damit einverstanden, wurde aber überstimmt. Und sie machten sich nun an die Durchschnittsberechnung. Wilhelm holte Frieda herbei, der hatte der Mutter schon sein Zeugnis gezeigt. Nun wurde es ihm von den Brüdern abgenommen. »Seht nur«, sagte Wilhelm, »wie er sich diesmal hinaufgemacht hat.« »Dafür kann ich nichts«, sagte Frieda, Die Mutter sagt, das komme nur von der Harmonika. Wahrscheinlich, wenn ich eine neue zu Weihnachten bekomme, werden die Noten wieder schlechter. Gibst du mir mein Heft wieder, Karl? Nein, das brauchen wir noch. Sei nur still, dass ich rechnen kann. Geh lieber hinaus, Frieda, sagte Marie mütterlich. Das Elschen hat sich so gefreut auf dich. Und sie schob den Kleinen hinaus. Es ergab sich eine gute Durchschnittsnote und Marie wollte es übernehmen, sie dem Vater so geschickt mitzuteilen, dass er gewiss nicht nach den Heften fragen würde. Sie wartete den Augenblick ab, wo Herr Pfäffling sich richtete, um zum letzten Mal vor dem Fest in das Zentralhotel zu gehen. An seinen raschen Bewegungen bemerkte sie, dass er in Eile war. »Vater«, sagte sie, »wir haben alle unsere Zeugnisse bekommen und die Noten zusammengezählt. Dann hat Karl berechnet, was wir für eine Durchschnittsnote haben. Weißt du, was da herausgekommen ist? Magst du raten, Vater?« »Ich kann mich nicht mehr aufhalten, ich muss fort. Aber hören möchte ich es doch gerne. Eine Durchschnittsnote? 2 bis 3 vielleicht?« »Nein, denke nur, Vater. Eine glatte 2, ist das nicht gut?« »Recht gut«, sagte Herr Pfäffling. Er hatte nun schon den Hut auf und Marie bemerkte noch schnell unter der Tür, »Die Zeugnishefte will ich alle in der Mutter Schreibtisch legen, dass du sie dann noch einmal unterschreiben kannst.« »Ja, hebe sie nur gut auf«, rief Herr Pfäffling noch von der Treppe herauf. Die kleine List war gelungen. Die Heftchen wurden sehr sorgfältig, aber weit hinten im Schreibtisch geborgen. Ungesucht würden sie da niemand in die Hände fallen. Herr Pfäffling freute sich jedes Mal auf die Stunden im Zentralhotel, denn es war dort mehr ein gemeinsames Spiel als ein Unterrichten. Und so betrat er auch heute in fröhlicher Stimmung den Gasthof. Diesmal stand die große Flügeltür des unteren Saales weit offen. Tapezierer waren beschäftigt, die Wände zu schmücken. Der Besitzer des Gasthofes stand mitten unter den Handwerksleuten und erteilte ruhig und bestimmt seine Befehle. »Das ist auch ein General«, dachte Herr Pfäffling, nachdem er einige Augenblicke zugesehen hatte. Große Tätigkeit herrschte in den unteren Räumen. An der angelehnten Tür des Speisezimmers stand ein kleiner Kellner, einige Flaschen in der Hand, und sah zu, wie eben 2 hohe Tannenbäume in den Saal getragen wurden. Aber plötzlich fuhr der kleine Bursche zusammen, denn hinter ihm ertönte eine scheltende Stimme. »Was stehst du da und hältst Maulaffenfeil? Mach, dass du an dein Geschäft gehst!« Es war Rudolf Meier, der den Säumigen so anfuhr. Als er Herrn Pfäffling gewahrte, grüßte er sehr artig und sagte, »Man hat seine Not mit den Leuten, heutzutage taugt das Pack nicht viel.« Eine Antwort erhielt Rudolf nicht auf seine Rede. Ohne ein Wort ging Herr Pfäffling an ihm vorbei die Treppe hinauf. Rudolf sah ihm nachdenklich nach. Es kam ihm öfters vor, dass er auf seine verständigsten Reden keine Antwort bekam und gerade von den Leuten, die er hochstellte. Andere rühmten ihn ja oft und sagten ihm, er spreche so klug wie sein Vater, obwohl solche Leute wie Herr Pfäffling noch größere Ansprüche machten. Rudolf stellte sich die Brüder Pfäffling vor. Wie kindisch waren sie doch im Vergleich zu ihm, sogar Karl, der Älteste. Diesen Unterschied musste ihr Vater doch empfinden. Es musste ihm doch Eindruck machen, dass er schon so viel weiter war. Der kleine Kellner konnte es wohl noch bemerkt haben, wie geringschätzig Herr Pfäffling an ihm vorübergegangen war. So etwas erzählten sich dann die Dienstboten untereinander und spotteten über ihn. Das wusste er wohl. Ja, er hatte keine leichte Stellung im Haus. Indessen war Herr Pfäffling die ihm vertraute Treppe hinaufgeeilt. Droben empfing ihn schon das flotte Geigenspiel seiner Schüler und nun wurde noch einmal vor Weihnachten ausgiebig Musik gemacht. »Es wird ein Ball im Gasthof stattfinden zur Weihnachtsfeier«, erzählte ihm die Generalin am Schluss der Stunde. »Es soll sehr schön werden.« »Ja«, sagte der General, »der Besitzer gibt sich alle Mühe, seinen Gästen viel zu bieten. Er ist ein tüchtiger Mann und versteht sein Geschäft ausgezeichnet. Aber sein Sohn spricht nur von Arbeit und tut selber keine. Der Sohn wird nichts.« Als Herr Pfäffling sich für die Weihnachtsferien verabschiedet hatte und hinausging, sah er am Fenster des Flurs eben den Sohn stehen, über den einen Augenblick vorher das vernichtende Urteil gefällt worden war. Er wird nichts. Kann es ein traurigeres Wort geben, einem jungen Menschenkind gegenüber? Herr Pfäffling konnte diesmal nicht teilnahmslos an ihm vorübergehen. Rudolf Meier stand nicht zufällig da. Er wusste vielleicht selbst nicht genau, was ihn hertrieb. Es war das Bedürfnis, sich Achtung zu verschaffen vor diesem Mann. Ein anderes Mittel hierzu kannte er nicht, als seine eigenen Leistungen zur Sprache zu bringen. »Wünsche fröhliche Feiertage«, redete er Herrn Pfäffling an. »Für andere Menschen beginnen ja nun die Ferien. Für uns bringt so ein Fest immer nur Arbeit.« Herr Pfäffling blieb stehen. »Ja«, sagte er, »ich sehe, dass Ihr Herr Vater sehr viel zu tun hat, aber wenn die Gäste versorgt sind, haben Sie doch auch Ihre Familienfeier und Weihnachtsbescherung.« »Nee, das gibt's bei uns nicht. Früher war das ja so, als ich klein war und meine Mutter noch lebte. Aber ich bin nicht mehr so kindisch, dass ich jetzt so etwas für mich beanspruche. Ich habe auch gar keine Zeit. Sie begreifen, dass ich als einziger Sohn des Hauses überall nachsehen muss. Die Dienstboten sind so unzuverlässig, man muss immer hinter ihnen her sein.« »Lassen sich die Dienstboten von einem 15-jährigen Schuljungen anleiten?« Rudolf Meier war über diese Frage verwundert. Wollte es ihm denn gar nicht gelingen, diesem Manne verständlich zu machen, dass er eben kein gewöhnlicher Schuljunge war? »Ich habe keinen Verkehr mit Schulkameraden«, sagte er. »In jeder freien Stunde, auch sonntags, bin ich hier im Hause beschäftigt.« »Sie kommen wohl nie in die Kirche?« »Ich selbst nicht leicht, aber ich bin sehr gut über alle Gottesdienste unterrichtet. Wir haben oft Gäste, die danach fragen. Und ich weiß auch allen, gleich viel, ob es Christen oder Juden sind, Auskunft zu geben über Zeit und Ort des Gottesdienstes, über beliebte Prediger, feierliche Messen und dergleichen. Man muss allen dienen können und darf keine Vorliebe für die eine oder andere Kirche merken lassen. Wir dürfen ja auch Ausländer nicht verletzen und müssen uns manche spöttische Äußerung über die Deutschen gefallen lassen. Das bringt ein Welthotel so mit sich.« Herr Pfäffling sagte darauf nichts und Rudolf Meier war zufrieden. Das Welthotel war immer der größte Trumpf, den er ausspielen konnte, und der verfehlte nie seine Wirkung. Auch auf Herrn Pfäffling hatte er offenbar Eindruck gemacht, denn der geringschätzige Blick, den er vorher noch für ihn gehabt hatte, war einem anderen Ausdruck gewichen. Unten im Hausflur stand noch immer die Tür zu dem großen Saal offen. Die Ausschmückung hatte Fortschritte gemacht. Herr Rudolf Meier Senior stand auf der Schwelle und überblickte das Ganze, und im Vorbeigehen hörte Herr Pfäffling ihn zu einem Tapezierer sagen: »An diesem Fenster ist noch eine Polsterung anzubringen, damit jede Zugluft von den Gästen abgehalten wird.« Unser Musiklehrer, dem sonst, wenn er von seinen russischen Schülern kam, die schönsten Melodien durch den Kopf gingen, war heute auf dem Heimweg in Gedanken versunken. Er sah vor sich den tüchtigen Geschäftsmann, der in unermüdlicher Tätigkeit sein Haus bestellte, der von seinen Gästen jeden schädlichen Luftzug abhielt und der doch nicht merkte, wie der einzige Sohn, dem dies alles einst gehören sollte, in Gefahr war, zugrunde zu gehen. Herr Pfäffling war eine Straße weit gegangen, da trieben ihn seine Gedanken wieder rückwärts. »Sprich mit dem Mann ein Wort über seinen Sohn«, sagte er sich. »Wenn seinem Haus Gefahr drohte, würdest du es auch sagen. Warum nicht, wenn du siehst, dass sein Kind Schaden nimmt, dass es höchste Zeit wäre, es den schlimmen Einflüssen zu entziehen? Es sollte weggenommen werden aus diesem Betrieb, aus der großen Stadt, in einfache, harmlose Familienverhältnisse.« Während sich Herr Pfäffling dies überlegte, ging er raschen Schrittes ins Zentralhotel zurück. Und nun stand er in dem großen Saal Herrn Meier gegenüber. Dieser meinte, der Musiklehrer wolle die Ausschmückung betrachten und forderte ihn höflich auf, alles zu besehen. »Ich danke«, sagte Herr Pfäffling, »ich sah schon vorhin, wie hübsch das wird. Aber um Ihren Sohn, Herr Meier, um Ihren Sohn ist mir's zu tun.« Äußerst erstaunt sah der so Angeredete auf und sagte, indem er nach dem anstoßenden Zimmer deutete: »Hier sind wir ungestört, sollen wir Platz nehmen?« »Nein«, sagte Herr Pfäffling, »ich stehe lieber.« Eigentlich hätte er sagen sollen: »Ich renne lieber«, denn kaum hatte er das Gespräch begonnen, so trieb ihn der Eifer im Zimmer hin und her. »Ich meine«, sagte er, »über all Ihren Leistungen als Geschäftsmann sehen Sie gar nicht, was für ein schlechtes Geschäft bei all dem Ihr Kind macht. Ist's denn überhaupt ein Kind? War es eines? Es spricht wie ein Mann und ist doch kein Mann. Ein Schuljunge sollte es sein, der tüchtig arbeitet und dann fröhlich spielt. Er tut aber keines von beiden. In dem Alter, wo er gehorchen sollte, will er befehlen. Den Herrn will er spielen und hat doch nicht das Zeug dazu. Er wird kein Mann wie Sie. Er wird auch kein Deutscher, wird kein Christ, denn er dünkt sich, über alledem zu stehen. Der sollte fort aus dem Gasthof, fort von hier, in ein warmes Familienleben hinein. Da könnte noch etwas aus ihm werden, aber so nicht. Herr Pfäffling hatte so eifrig gesprochen, dass sein Zuhörer dazwischen nicht zu Wort gekommen war. Er sagte jetzt anscheinend ganz ruhig und kühl: »Ich muss mich wundern, Herr Pfäffling, dass Sie mir das alles sagen. Sie kennen uns nicht und meinen Sohn kennen Sie wohl auch nur ganz flüchtig. Mir scheint, Sie urteilen etwas rasch. Andere sagen mir, dass mein Sohn der geborene Geschäftsmann ist und schon jetzt einem Haus vorstehen könnte. Wenn er Ihnen so wenig gefällt, dann bitte kümmern Sie sich nicht um ihn. Ich kenne mein eigenes Kind wohl am besten und werde für sein Wohl sorgen.« Herr Pfäffling sah nun seinerseits ebenso erstaunt auf Herrn Meier wie dieser vorhin auf ihn. Endlich sagte er: »Ich sehe, dass ich Sie gekränkt habe. Das wollte ich doch gar nicht. Wieder einmal habe ich vergessen, was ich schon so oft bei den Eltern meiner Schüler erfahren habe, dass es die Menschen nicht ertragen, wenn man offen über ihre Kinder spricht und wenn es auch nur aus reiner Teilnahme geschieht. Sagen Sie mir nur das eine. Würden Sie es mir danken, wenn ich Ihnen sagte, Ihr Kind ist in Gefahr, ins Wasser zu fallen? Und warum sind Sie gekränkt, wenn ich sage, dem Kind droht Gefahr für seinen Charakter? Darin kann ich die Menschen nie verstehen.« Diese Frage blieb unbeantwortet, denn zwei Handwerksleute kamen herein, verlangten Bescheid und Herr Pfäffling machte rasch der Unterredung ein Ende, indem er sagte: »Wie ungeschickt bin ich Ihnen mit dieser Sache gekommen. Ich sehe, Sie sind draußen unentbehrlich und will Sie nicht aufhalten.« Er ging. Herr Meier hielt ihn nicht zurück. »Diese Sache ist misslungen«, sagte sich Herr Pfäffling. »Ich habe nichts erreicht, als dass sich der Mann über mich ärgert.« Und nun ärgerte auch er sich, aber nur über sich selbst. Warum hatte er sich seine Worte nicht erst in Ruhe überlegt und schonend vorgebracht, was er sagen wollte, statt diesen ahnungslosen Vater mit hageldicken Vorwürfen zu überschütten? Nun ging er mit sich selbst ebenso streng ins Gericht. »Nichts gelernt und nichts vergessen. Immer noch gerade so ungestüm wie vor 20 Jahren. Immer vorgetan und nachbedacht, trotz aller Lebenserfahrung. Wenn du es nicht besser verstehst, auf die Leute einzuwirken, so lass die Hand davon. Kümmere dich um deine eigenen Kinder. Wer weiß, ob sie anderen Leuten nicht auch verkehrt erscheinen.« Nachdem sich Herr Pfäffling so die Wahrheit gesagt hatte, beruhigte er sich über Rudolf Meier und versetzte sich in Gedanken zu seinen eigenen Kindern. Nun kam ihm wieder die Pfäfflingsche Note in den Sinn. Er dachte in dieser Richtung noch weiter nach und die Folge davon war, dass er nach seiner Rückkehr dem Ersten, der ihm zu Hause in den Weg lief, zurief: »Legt mir alle 6 Zeugnishefte aufgeschlagen auf meinen Tisch, ich will sie sehen.« Das gab nun eine Aufregung in der jungen Gesellschaft. »Die Zeugnisse müssen her, der Vater will sie sehen«, flüsterte eins dem anderen zu. »Warum denn, warum?« Niemand wusste Antwort, aber jetzt half keine List mehr. Marie musste die Heftchen hervorholen aus ihrem sicheren Versteck und sie hinübertragen in des Vaters Zimmer. »Ich habe das Deinige ein wenig versteckt«, sagte sie zu Wilhelm, als sie wieder herüberkam. »Vielleicht übersieht es der Vater.« Herr Pfäffling kannte seine Kinder viel zu gut, als dass er ihre kleine List mit der guten Durchschnittsnote nicht durchschaut hätte. »Irgendetwas ist sicher nicht in Ordnung«, sagte er sich. »Gewiss sind ein paar missliche Dreier da oder eine schlechte Bemerkung über das Betragen.« Er überblickte die kleine Ausstellung auf seinem Tisch. Da lag zuvorderst Karls Zeugnisheft. Dies hielt sich so ziemlich gleich, Jahr aus, Jahr ein. Nie vorzüglich, immer gut. Es gab das Bild eines gewissenhaften Schülers, aber nicht eines großen Sprachgelehrten. Dann Otto. In den meisten Fächern 1. So einen konnte man freilich gut brauchen, wenn sich's um eine Durchschnittsnote handelte. Der konnte viele Sünden anderer wieder gut machen. Maries Heftchen zeigte die größte Verschiedenheit in den Noten. Wo die Geschicklichkeit der Hand in Betracht kam und der praktische Sinn, da war sie vorzüglich. In Handarbeit, Schönschreiben, Zeichnen, da tat sie sich hervor. Aber bei der rein geistigen Arbeit war selten eine gute Note zu sehen. und von Anne konnte man das auch nicht erwarten, denn sie war von der Natur ein wenig verkürzt. Das Lernen fiel ihr schwer. Ohne Maries Hilfe wäre sie wohl nicht mit ihrer Klasse fortgekommen. Aber die Lehrer und Lehrerinnen hatten sich längst darein gefunden, bei diesen Zwillingsschwestern das gemeinsame Arbeiten zu gestatten und die Marianne als ein Ganzes zu betrachten. So schlugen sie sich schlecht und recht miteinander durch, und unter Annes Noten glänzten doch immer zwei Einser durch alle Schuljahre hindurch, im Singen und im Betragen. Bis jetzt hatte Herr Pfäffling noch nichts Neues oder Besonderes entdecken können. Nun hielt er Friedas Zeugnis in der Hand und staunte. Was für gute Noten hatte sich der kleine Kerl erworben. Fast in jedem Fach besser als früher. Und in einer Bemerkung des Lehrers waren seine Fortschritte und sein Fleiß besonders anerkannt. Wie kam das nur? Es musste wohl mit der Harmonika zusammenhängen, die ihm früher alle Gedanken, alle freie Zeit in Anspruch genommen hatte. Herr Pfäffling hatte seine Freude daran und es kam ihm der Gedanke, seine Kinder seien vielleicht doch nur durch bessere Zeugnisse auf den Einfall gekommen, eine Durchschnittsnote herauszurechnen. Wie viel Heftchen hatte er schon gesehen? 5. Eins fehlte noch. Wilhelms Zeugnis, wo war das denn? Ah, hinter den Büchern. Hatte es sich wohl zufällig verschoben? Er warf nur einen Blick hinein und die ungewohnte Form der Zahl 4 sprang ihm sofort ins Auge. Also das war's, Mathematik 4. Das war stark. Herr Pfäffling lief im Zimmer hin und her. Wie konnte man nur eine so schlechte Note heimbringen? Und wie feig, sie so zu verstecken. Wie dumm, zu meinen, der Vater ließe sich auf diese Weise überlisten. Schlechtere Noten konnte Rudolf Meier auch nicht heimbringen. Er nahm das Heftchen noch einmal in die Hand. Im Ganzen war das Zeugnis etwas besser als die früheren. Also Faulheit oder Leichtsinn war es wohl nicht. Aber für die Mathematik fehlte das Verständnis. Eine Weile war Herr Pfäffling auf und ab gegangen. Da hörte er jemand an seiner Tür vorbeigehen und öffnete rasch, um Wilhelm zu rufen. Es war Elschen. Als sie den Vater sah, sprang sie auf ihn zu, sah ihm fragend ins Gesicht und sagte dann betrübt, »Vater, du denkst gar nicht daran, dass morgen Weihnachten ist.« Und sie schmiegte sich an ihn und folgte ihm in sein Zimmer. Er zog sie freundlich an sich. »Es ist wahr, Elschen, ich habe nicht daran gedacht. Es ist gut, dass du mich daran erinnerst.« »Die anderen denken auch nicht daran«, klagte die Kleine. »Sie reden immer nur von ihren Zeugnissen und freuen sich gar nicht.« »So«, sagte Herr Pfäffling und wurde nachdenklich. »Am Tag vor Weihnachten freuen sie sich nicht. Nun, dann schicke sie mir einmal alle 6 herüber. Ich will machen, dass sie sich freuen.« Wie der Wind fuhr die Kleine durch die Zimmer und brachte ihre Geschwister zusammen. Nun standen sie alle ein wenig ängstlich auf einem Trüppchen dem Vater gegenüber. Es fiel ihm auf, wie sie sich so eng aneinander drückten. Aus diesem Zusammenhalten war auch die Durchschnittsnote hervorgegangen. »Ihr haltet alle fest zusammen«, sagte er, »das ist ganz recht. Nur gegen mich dürft ihr euch nicht verbinden mit List und Verschwiegenheit. Das hat ja keinen Sinn. Gegen den Feind verbündet man sich, nicht gegen den Freund. Habt ihr einen treueren Freund als mich? Halte ich nicht immer zu euch? Wir gehören zusammen. Zwischen uns darf nichts treten, auch kein Vierer.« Da löste sich die Gruppe der Geschwister und in der lebhaften, warmen Art, die Wilhelm von seinem Vater geerbt hatte, warf er sich diesem um den Hals und sagte, »Nein, Vater, ich habe dir nichts verschweigen wollen. Nur Weihnachten wollte ich abwarten, damit es uns nicht verdorben wird. Du bist doch auch mit mir auf die Polizei gegangen. Nein, vor dir möchte ich nie etwas verheimlichen.« »Recht so, Wilhelm«, antwortete Herr Pfäffling. »Was käme denn auch Gutes dabei heraus? Es ist viel besser, wenn ich alles erfahre, denn dann kann ich euch helfen, wie auch jetzt mit dieser schlechten Note. Was machen wir, dass sie das nächste Mal besser ausfällt?« »Nachhilfestunden kann ich euch nicht geben lassen. Die sind unerschwinglich teuer. Mit meinen mathematischen Kenntnissen ist es nicht weit her. Aber wie wäre es denn mit dir, Karl? Du bist ja ein guter Mathematiker und hast das alles erst voriges Jahr gelernt. Du könntest dich darum annehmen. Jede Woche 2 richtige Nachhilfestunden.« Karl schien von diesem Lehrauftrag nicht begeistert. »Ich habe so wenig Zeit«, wandte er ein. »Das ist wahr. aber du wirst auch keinen besseren Rat wissen und den Vierer müssen wir doch wegbringen, nicht? Gebt einmal den Kalender her. Von jetzt bis Ostern streichen wir 25 oder meinetwegen auch nur 20 Tage an für eine Mathematikstunde. Fällt eine aus, so muss sie am nächsten Tage nachgeholt werden. Ich verlasse mich auf euch. Macht das nur recht geschickt, dann werdet ihr sehen, im Osterzeugnis gibt es keinen Vierer mehr. Die Brüder suchten im Kalender die geeigneten Wochentage aus und ergaben sich in ihr Schicksal, Lehrer und Schüler zu sein. So, sagte Herr Pfäffling, und jetzt fort mit den Zeugnissen und fort mit den Mathematikerinnerungen. Elschen, jetzt ist's bei uns so schön wie in der Sahara, wo es keine Schulen gibt. Wer freut sich auf Weihnachten? Während des lauten, lustigen Antwortens, das nun erklang, und Elschens fröhlichem Jauchzen, ging leise die Tür auf. Ein Lockenköpfchen erschien und eine zarte Stimme wurde vernommen. »Ich habe schon dreimal geklopft, Herr Pfäffling, aber Sie haben gar nicht hereingerufen.« Es war Fräulein Vernagelding, die zu ihrer letzten Stunde kam. Noch immer hatte sie Herrn Pfäffling allein im Musikzimmer getroffen. Als sie nun unerwartet die Kinder um ihn herum sah, machte sie große, erstaunte Augen und rief, »Nein, wie viele Kinder Sie haben!« Aber noch ehe sie langsam diese Worte gesprochen hatte, waren sie alle sieben verschwunden. Und jetzt sind sie alle fort. Wie schnell alles bei Ihnen geht, Herr Pfäffling, ich finde das reizend. Die fliehende Schar suchte die Mutter auf und fand sie in der Küche. Als aber Frau Pfäffling die Kinder kommen hörte, ließ sie sie nicht ein, machte nur einen Spalt der Tür auf und rief, »Niemand darf hereinschauen!« Und sie sah dabei so geheimnisvoll, so verheißungsvoll aus, dass das Verbot mit lautem Jubel aufgenommen wurde. Ja, jetzt beherrschte die Weihnachtsfreude das ganze Haus und sogar aus dem Musikzimmer ertönte nicht die Tonleiter, sondern Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber falsch wurde es gespielt. Oh, so falsch! Fräulein, sprach der gepeinigte Musiklehrer, Sie greifen wieder nur so auf gut Glück. Aber Sie haben einmal kein Glück, Sie müssen die Noten spielen, die da stehen. Ach, Herr Pfäffling, bat das Fräulein schmeichelnd. »Seien Sie doch nicht so pedantisch. Das ist ja ein Weihnachtslied. Dabei kommt es doch nicht so auf jeden Ton an.« Nach diesem Grundsatz spielte sie fröhlich weiter. Und nun, als der Schlussakkord kommen sollte, hörte sie plötzlich auf und sagte, »Ich habe mir auch erlaubt, Ihnen eine kleine Handarbeit zu machen zum täglichen Gebrauch.« »Den Schlussakkord, Fräulein, bitte, zuerst noch den Akkord.« Da sah sie ihren Lehrer schelmisch an. »Den letzten Akkord spiele ich lieber nicht, denn Sie werden immer am meisten böse, wenn der letzte Ton falsch ist.« »Aber Sie können ihn doch nicht einfach weglassen.« »Nicht? Das Lied könnte doch auch nur um so ein kleines Stückchen kürzer sein.« Darauf wusste Herr Pfäffling nichts mehr zu sagen. Er nahm ein in rosarotes Seidenpapier gewickeltes Päckchen in Empfang und sagte zuletzt zu Fräulein Vernagelding, er wolle ihr nicht zumuten, vor dem 8. Januar wiederzukommen. Darüber hatte sie eine kindliche Freude und diese Freude, 14 Tage nichts mehr miteinander zu tun zu haben, war wohl die einzige innere Gemeinschaft zwischen dem Musiklehrer und seiner Schülerin. In vergnügter Ferienstimmung kam er in das Wohnzimmer herüber. Er hielt noch in seiner Rechten das eine Ende des bunt gestrickten Streifens, das über einen Meter lang herunterhing. »Da seht, was ich erhalten habe«, sagte er. »Was soll's denn wohl sein?« »Zu einem Handtuch ist's doch gar zu schön. Kannst du es verwenden, Cäcilie?« Da wurde es mit Sachkenntnis betrachtet und als eine Tastendecke für das Klavier erkannt. »Und das soll ich in täglichen Gebrauch nehmen? Immer so ein Tüchlein ausbreiten?« rief Herr Pfäffling erschreckt. »Nein, Fräulein Vernagelding, das ist zu viel verlangt. Ich bitte dich, Cäcilie, ich bitte dich, nimm mir das Ding da ab.« Herr Pfäffling hatte bis zum späten Abend keine Gelegenheit gefunden, seine Frau von dem Gespräch mit Herrn Rudolf Meier Senior zu erzählen. Nun waren die Kinder zu Bett gegangen. Karl allein saß noch mit den Eltern am Tisch und Herr Pfäffling berichtete getreulich die Vorgänge im Zentralhotel. Er stellte sich selbst dabei nicht in das beste Licht, aber Frau Pfäffling war der Ansicht, dass Herr Meier den Tadel seines Sohnes wohl auch in milderer Form übel genommen hätte. »Es gibt so wenig Menschen, die sich Unangenehmes sagen lassen«, meinte sie. und wenige, die es taktvoll anfassen, sprach Herr Pfäffling und fügte lächelnd hinzu. Wo aber zwei solche zusammenkommen, da gibt es leicht ein glückliches Paar, nicht wahr? Herr Pfäffling wusste, was ihr Mann damit sagen wollte, aber Karl sah verständnislos drein. Du weißt nicht, was wir meinen, sagte der Vater zu ihm. Soll ich es dir erzählen, oder ist er noch zu jung dazu, Cäcilie? Oh nein, rief Karl, bitte erzähl es. Soll ich? Nun also, wie die Mutter noch ein junges Mädchen war und dein Großvater Professor, da kam ich als blutjunger Musiklehrer in die kleine Universitätsstadt und machte überall meine Aufwartung, um mich vorzustellen. Fast zuerst machte ich bei deinem Großvater Besuch. Es war Regenwetter und ich trug einen langen braunen Überrock und hatte den Regenschirm bei mir. Du musst auch sagen, was für einen Schirm, fiel Frau Pfäffling ein. Einen dicken, baumwollenen, grünen, so ein rechtes Familiendach, wie man sie jetzt gar nicht mehr sieht. Mit diesem Überrock und diesem Schirm trat dein Vater in unser hübsches, mit Teppichen belegtes Empfangszimmer. Und er behielt den Schirm auch fest in der Hand, als mein Vater ihn aufforderte, Platz zu nehmen. Meine Mutter war nicht zu Hause, so war ich an ihrer Stelle. Und mir, die ich noch ein junges, unerfahrenes Mädel war, kam das so furchtbar drollig vor, dass ich alle Mühe hatte, mein Lachen zu unterdrücken. Ja, sagte Herr Pfäffling, du hast es auch nicht verbergen können, sondern hast mich fortwährend mit strahlender Heiterkeit angesehen und um deine Mundwinkel hat es immerwährend gezuckt. Ich aber hatte keine Ahnung, was die Ursache war. Dein Vater verwickelte mich gleich in ein gelehrtes Gespräch und wenn ich dazwischen hinein einen Blick auf dich warf, so kam es mir verwunderlich vor, wie du dabei die Heiterkeit selbst warst. Aber nun pass auf, Karl, nun kommt das Großartige. Als ich wieder aufstand, äußerte ich, dass ich im Nebenhaus bei Professor Lenz Besuch machen wollte. Ja, sagte Frau Pfäffling, und ich wusste, dass Lenzens zwei Töchter hatten, so kleinlich, lieblos und spöttisch, dass jedermann sie fürchtete, und ich dachte bei mir, wenn der junge Mann im Überrock und mit dem Schirm in der Hand bei Professor Lenz in das Gesellschaftszimmer tritt, so wird er zum Gespött für den ganzen Kreis. Da dauerte er mich und ich sagte mir, ich sollte ihn aufmerksam machen, doch war ich schüchtern und ungeschickt. Du hast mich auch bis an die Tür gehen lassen, rief Herr Pfäffling ein. Ich hatte schon die Klinke in der Hand, da riefst du mich an, wurdest dunkelrot dabei und sagtest, Herr Pfäffling, wollen Sie nicht lieber Ihren Überrock und Schirm ablegen? Ich verstand nicht gleich, was du meintest, wollte dir doch zu Willen sein und machte Anstalt, meinen Überrock auszuziehen. Da war es aus mit deiner Fassung. Du lachtest laut und riefst, ich meine nicht, wenn sie gehen, sondern wenn sie kommen. Dein Vater aber wies dich zurecht mit einem strengen Wort und setzte mir höflich auseinander, dass es allerdings gebräuchlich sei, im Vorplatz abzulegen. Du aber warst noch immer im Kampf mit der Lachlust. Ja, sagte Frau Pfäffling, so lange, bis du freundlich und ohne jede Empfindlichkeit zu mir sagtest, lachen Sie immerhin über den Rüpel, Sie haben es doch gut mit ihm gemeint, sonst hätten Sie ihm das nicht gesagt. Da verging mir das Lachen, weil die Achtung kam. Ja, Karl, so haben sich deine Eltern kennengelernt, schloss Herr Pfäffling. Ende von Kapitel 7.